Charles Place. Vor langer Zeit habe ich auf der Saucian Ranch oberhalb von Los Angeles ein paar Wochen lang Charles Place bewohnt, in einer kleinen Schlucht unter Eukalyptusbäumen, und dort von morgens bis abends geräumt, um einen neuen lebbaren Platz zu schaffen. Sein Ort war seit mehr als 2 Jahren verlassen. Viel Zeug, vieles kaputt, lag herum im trockenen Laub. Bei mir bis heute sind ein kleiner blassblauer Navajo-Teppich und eine gestreifte Decke in allen Farben, beide handgewebt, die ich aus dem Dreck gezogen habe. Charles kannte Native Americans. Sie hatten ihm ein großes Tipi errichtet, in dem er viele Jahre lebte. Es war voll von schwarzem Schimmel und musste abgebaut werden. Bevor er ins Sterbehospiz ging, hat es ein großes Fest gegeben, mit Feuerwerk und Musik. Ein Foto davon, das Kea mir geschickt hat, habe ich aufgehängt. Charles war Künstler, messy, wohnungslos und schwarz. Er hat seiner Tochter und allen Freunden auf der Ranch gesagt, sie sollen zu seinem Platz gehen und nehmen, was sie wollen. So ist es wohl in Ordnung, dass ich diese Sachen habe.